Himmel grau, wo zwei Schatten kalter Topf. Seht her, Blätter, Zeiten um. Sieht aus Schweigen, Stahl wird stumm. Kasachstan, Belarus, Ukraine frei. Sprengköpfe zählen, 1, 2, 3. D-O-N-N-S-A schreibt Licht. Höhe wird Lille, verbiet sein Gewicht. Wir sind die Dia, die durch Zahlen sehen. Wir halten die Linie, lassen Stürme verwehen. Wir sind die Dia, wir sehen die Nacht. Bis die Welt wieder atmet sacht. Halte mich fest, wenn die Sirenen singen. PC im Funk lässt die Wege verrinnen. OPC, wir fährt durch die Nacht. Ein weißes Schiff hat's wahrgemacht. Die Akten sagen, wir wurden weniger schwer. Wir sind die Dia und das Herz schlägt mehr. Ist frei. WAMPAC flüstert keine Spur. WCPMC hält die Kur. USA F und CBR Kleid. Wir sind die Geier, wir zählen Zeit. Linien legt Zentrifugen hin. Baupläne falten, neues Beginn. Container greifen, Protokoll. Guide-Loppen schließen Zoll. U und Nummer fließen grün. Signaturen, die vergehen kühn. GTLI ruft heimwärts mit Material, das Frieden findet. Wir sind die Dia, wir kartieren Gefahren. Wir zählen die Schritte aus alten Jahren. Wir sind die Dia, wir stehen bereit, bis die Last aus Akten weicht. Syrien Konvois 2180, Resolution trägt dunkle Zeit. Chemie wird neutral, mehr wird klar, das Schiff zerlegt, was tödlich war. BTAP ist sicher Türen zu und irgendwo sagt die Akte Ruhe. Halte mich fest, wenn die Sirenen singen. PC im Funk lässt die Wege verrinnen. OPC, wir fährt durch die Nacht. Ein weißes Schiff hat's wahrgemacht. Die Akten sagen, wir wurden weniger schwer. Wir sind die Dia und das Herz schlägt mehr. Sie stoppt eine Route still, ein Hafen schweigt, erfüllt den Willen. CIA sieht Ketten leise lang. USF hält Schützen wieder klar. WAMPAC zählen, WCPMC wacht. Wir sind die Dia, wir halten die Wacht. Akte rauscht wie Mühlstaub. Stempel treffen Seitenlaub. Gesichert, vernichtet, Schritt für Schritt. Die Angst verliert den alten Tritt. Und wir stehen mittendrin. Aus Schwärze wächst ein Neubeginn. Halte mich fest, jetzt die Glocken klingen. Friedenstakte, die durch Städte schwingen. OPC, WCT, ihr seid die Spur im Sand, die Hoffnung schreit. Die Akten sagen, es geht doch mehr. Wir sind die Dia und das Herz schlägt sehr. Wir wurden fragt, ob's wahr gewesen. Wir öffnen Akten, lesen, lesen. Dann legen wir sie zurück ganz sacht. Die Welt ist leichter über Nacht. Aktenzeichen, Herzschlag, wir hier. Wir sind die Dia, Zukunft vor der Tür.